Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute vor der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe, die Pädophilie-Debatte in der katholischen Kirche. Eine Sendung von Anke Petermann. Ein besonderes Phänomen bedrückt zurzeit die katholische Kirche. Es sind Fälle sexueller Übergriffe von Priestern auf Minderjährige, vor allem an Jungen, bekannt geworden. Dies trifft die Kirche in diesem Land ähnlich wie in den Vereinigten Staaten ins Mark. Der Schock sitzt auch so tief, weil diese Verfehlungen Einzelner eine Institution treffen, die stets für Ordnung in den sexuellen Beziehungen eintritt und nun selbst empfindlich getroffen wird. Es wächst nun über die einzelnen Diözesen hinaus das Bedürfnis nach Transparenz, Koordination und gemeinsamen Leitlinien der Prävention, Therapie und des Vorgehens. Ich wäre persönlich erleichtert, wenn in unserer Bischofskonferenz sobald wie möglich entsprechende Übereinstimmung erzielt und Beschlüsse gefasst werden könnten. Vielleicht kann so auch verloren gegangenes Vertrauen wiedergewonnen werden. Das schrieb Kardinal Karl Lehmann, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Ende Juli unter der Rubrik »Fremde Federn« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wie weit die Diskussion im Vorfeld der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe, die am Montag in Fulda beginnt, gediehen ist, hätten wir ihn gern persönlich gefragt und auch wie weit man bei der Aufklärung von mutmaßlichen Missbrauchsfällen im Bistum Mainz ist. Anfang August. Telefonische Interviewanfrage in der Pressestelle des Mainzer Bistums. Eine Mitarbeiterin bittet, die Fragen schriftlich einzureichen. 16.8. Ein schriftlicher Fragenkatalog wird übersandt. Das Bistum meldet sich nicht. Telefonische Nachfragen beim Pressesprecher am 28.8. und am 3.9. Der Bischof habe noch nicht entschieden. Er habe Sorge, das Thema durch immer neue Erklärungen am Kochen zu halten. Nachfrage am 7.9. noch keine Entscheidung. Nachfrage am 10.9. Der Bischof lässt eine Absage erteilen. Er wolle seinen Mitbischöfen vor der Herbstvollversammlung nichts vorwegnehmen. Und, so ist zu ergänzen, das Bistum Mainz steht selbst noch unter Schock, seit das Nachrichtenmagazin Der Spiegel Mitte Juli unter dem Titel »Vertuschen und Versetzen« über den zweifelhaften Umgang mit einem Verdachtsfall dort berichtete. Ein 28-jähriger Mann hat den inzwischen beurlaubten Pfarrer Norbert E. beschuldigt, ihn von 1988 an über 10 Jahre hinweg missbraucht zu haben. Der Pfarrer habe ihn als 15-Jährigen erstmals vergewaltigt. Das Missbrauchsverhältnis sei schließlich in Hörigkeit umgeschlagen, sodass er dem Pfarrer 1995 bei dessen Versetzung vom Taunus nach Firnheim gefolgt sei. Erst ab Ende der 90er Jahre vertraut sich Ingo anderen an. Darunter auch Johannes Heibel, Vorsitzender der Initiative gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Dass Ingo sein Schweigen erst nach Jahren brach, spricht nicht im geringsten gegen seine Glaubwürdigkeit, betont Heibel. Bei Ingo war es ja auch so, dass das Materielle hier eine Rolle gespielt hat. Also das heißt, der Priester hat ihm sehr viele Geschenke gemacht. Er hat ihm auch Geld geliehen oder auch geschenkt. Das waren also zigtausende von D-Mark, die Ingo dann über die Jahre immer wieder auch bekommen hat von ihm. Das sind alles Dinge, die natürlich ihn auch behindern, dass sie sich jemand anvertrauen, weil alle würden dann sagen, naja, du hast ja noch Geld dafür bekommen, ne? So ungefähr. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Verstrickung und es ist irgendwo ja, schon ein kleines Wunder, dass der Ingo dann doch geredet hat. Inzwischen hat der beurlaubte Pfarrer gestanden, ein sexuelles Verhältnis mit einem damals 16-jährigen Messdiener gehabt zu haben. Das wäre nicht strafbar und selbst ein Missbrauch wäre inzwischen verjährt. Die Bistumsspitze will nichts gewusst haben, obwohl Kardinal Lehmann offensichtlich guten Kontakt mit Pfarrer E. pflegte. Die Schülerzeitung der Firnheimer Albertus-Magnus-Schule, eines städtisch-bischöflichen Gymnasiums, veröffentlicht in ihrer jüngsten Ausgabe ein Foto von Ende der 90er Jahre, das den Pfarrer und den Mainzer Bischof Schulter an Schulter umringt von Schülern zeigt. Herausgeber Julian Guddert erinnert sich in einem Artikel. Es war 1995, als Norbert E. nach Firnheim versetzt wurde und neuer Schulpfarrer und Religionslehrer an der Albertus-Magnus-Schule wurde. Er wurde schnell beliebt bei den Schülern durch seine freundschaftliche Art und er verhielt sich selbst fast wie ein Schüler. Er machte die katholische Schülerjugend Firnheim höchst erfolgreich, organisierte Freizeiten und seine Wohnung war ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. 1999 wird der beliebte Pfarrer allerdings von der Schule geworfen. Sein Führungsverhalten sei problematisch, heißt es offiziell. Er geht in eine Therapieeinrichtung für Pfarrer in seelischen Nöten. Und nicht nur der Schülerzeitungsautor fragt sich, warum Führungsschwäche psychotherapeutisch behandelt werden muss. Zu dieser und anderen Fragen nimmt auch der Generalvikar des Bistums Mainz nicht Stellung. Keine Auskunft, solange die kirchliche Voruntersuchung läuft, heißt es. Im Herbst 2000 wird Norbert E. nach Rüsselsheim versetzt, wieder als Gemeindepfarrer und Schulseelsorger. Wieder bekommt er die Pflegschaft für einen 14-jährigen Schwererziehbaren, der bei ihm einzieht. Ob Pfarrer E. Christian missbraucht hat, untersucht zurzeit die Staatsanwaltschaft Darmstadt. Dort soll der Junge zu Protokoll gegeben haben, der Pfarrer habe ihm unter den Pullover gefasst und am Bauch gestreichelt. Wir zitieren Gerd Neuber, Sprecher der Anklagebehörde. Sollte es zu sexuellen Übergriffen durch Streicheln gekommen sein, so ist die Frage, ob man das strafrechtlich überhaupt ansetzt. Die Staatsanwaltschaft will das Verfahren demnächst abschließen. Mit einer Anklage ist nicht unbedingt zu rechnen. Jedenfalls hat die Behörde stets davor gewarnt, den Fall zu hoch zu hängen. Aber auch wenn die Zärtlichkeiten, die Christian schildert, nicht unter die Kategorie Missbrauch fallen, von väterlicher Zuwendung zeugen sie keinesfalls, betont Johannes Heibel. Wenn man diesen Fall in der ganzen Komplexität sieht, auch in der Chronologie, dann werte ich das als versuchter sexueller Missbrauch, hier die Jugendlichen zu sexualisieren, hier langsam halt eben gefügig zu machen und vorzubereiten. Wenn denn tatsächlich aktuell gesehen keine weiteren Übergriffe passiert sind, wären wir als Initiative natürlich sehr, sehr froh, weil wir dann halt eben unser großes Ziel hier in diesem Fall erreicht haben, zumindest den sexuellen Missbrauch zu stoppen. Heibel zeigte den Pfarrer bei der Kriminalpolizei Rüsselsheim an. Wäre das nicht geschehen, davon ist Heibel überzeugt, hätte Christian weiter leiden müssen. Einem Spiegelbericht zufolge, der am Montag erscheint, hat die Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch dem Vatikan jüngst eine 170 Seiten starke Dokumentation über verschleppte Aufklärungsarbeit in deutschen Bistümern zugestellt. Darin geht es auch um den Fall im Bistum Mainz. Zitat aus dem Spiegel. Der brisante Rom-Report bringt eine Fülle neuer Details ans Licht. So gibt es offenbar weitaus mehr und jüngere Opfer des Rüsselsheimer Pfarrers als bislang bekannt. Das berichten mehrere Zeugen, darunter auch ein Junge, der zum Zeitpunkt des von ihm geschilderten Missbrauchs 12 Jahre alt war. Wie geht eine Gemeinde damit um, dass ihr Pfarrer im Verdacht steht, die Abhängigkeit von Schutzbefohlenen sexuell ausgenutzt zu haben? Anfrage in Rüsselsheim. Die Gemeindereferentin sagt, sie spreche für den Pfarrgemeinderat. Man habe beschlossen, keine Interviews zum Thema zu geben. Dann aber gibt die Kirchenbedienstete ausführliche telefonische Auskünfte, deren Grundaussagen sich so zusammenfassen lassen. Solange nichts bewiesen ist, war da nichts. Was in den 80er Jahren mit dem Pfarrer war, müssen wir verkraften. Angenommen, er hätte sexuellen Missbrauch auch in unserer Gemeinde angebahnt, müssten wir das auch noch verkraften. Dass er vielleicht eine Homo-Ader hatte, wäre schon schlimm genug. Wir hoffen, dass wir nicht noch mehr verkraften müssen. Dass das bereits zugegebene Verhältnis einen Abhängigen, einen höchstens 16-Jährigen betraf, wenn das für die Staatsanwaltschaft kein Thema ist, dann ist es auch keins für die Gläubigen, lautet also die Gleichung. Wer das Opfer ist, falls sich weitere Vorwürfe bestätigen, scheint festzustehen. Die Kirchengemeinde, die all das verkraften muss. Und was muss ein Missbrauchsopfer verkraften? Dazu Petra Margareta Fritz, psychologische Psychotherapeutin. Es fühlt sich eben auch als Objekt behandelt. Das hat ganz gravierende Folgen für den eigenen Selbstwert. Ich bin ein wertvoller Mensch. Dieses Gefühl können diese Kinder kaum entwickeln. Noch einmal zurück zu Pfarrer E. Der sei auch in Rüsselsheim umstritten gewesen, gibt die Gemeindereferentin zu. Allerdings deshalb, weil er mit seiner, Zitat, Fantasie problematische Jugendliche, vor allem seinen Pflegesohn Christian zu resozialisieren, gescheitert sei. Das habe der Pfarrer selbst gemerkt und sei in einen desolaten Zustand geraten. Darüber habe es auch Gespräche mit dem Domkapitular und dem Generalvikar des Bistums Mainz gegeben. Was auch immer in Rüsselsheim geschah, die Zuständigen waren also darüber informiert. Der Fall Norbert E., ein Fall, in dem eine strafrechtliche Wertung nicht unbedingt deckungsgleich ist mit einer moralischen. Gerade deshalb ist er wohl typisch für die große Grauzone zwischen den Fällen, die nie aufgedeckt werden, und denen, die offenkundig sind und mit mehrjährigen Haftstrafen geahndet werden. Etwa 300 der 18.000 katholischen Priester haben eine pädophile Neigung, schätzen Experten. Ein Dutzend Verfahren sind zurzeit in Deutschland anhängig. Seitdem die öffentliche Diskussion in Gang gekommen ist, melden sich Anrufer, die von Missbrauch und Vergewaltigung durch Priester und Kirchenbedienstete berichten, bei verschiedenen Institutionen. Zentral ausgewertet und einheitlich behandelt werden die Vorwürfe nicht. Auch deshalb wird immer wieder der Ruf nach kirchlichen Ombudsstellen laut. Das wird auch eines der Themen auf der Herbstvollversammlung in Fulda sein. Rainer Scherschel, Personalchef des Bistums Trier, verweist auf bestehende Beratungsstellen von Caritas und Kinderschutzbund. Von einer speziellen Ombudsstelle hält er nichts. Wenn wir einen eigenen Ombudsmann einsetzen würden, dann würden wir in aller Öffentlichkeit dokumentieren, dass das ein ganz besonders großes Problem unter den Priestern ist. Ich kenne keine andere gesellschaftliche Gruppe, die etwas Derartiges für ihre Gruppe macht oder machen würde, obwohl die Fälle relativ vielleicht genauso häufig sind. Zwei Drittel der Fälle, so Expertenschätzungen, ereignen sich im erweiterten Familienkreis. Die meisten Kinder werden also von Verwandten und Bekannten missbraucht. Dann folgt der soziale Nahbereich, Schule, Vereine und eben Kirche. Der allerdings Eltern im Vertrauen auf die hohen moralischen Qualitäten des Personals ihre Kinder mit besonders ruhigem Gewissen überlassen. Oder muss man sagen, überlassen haben? Mein Sohn überlegte, Ministrant zu werden, erzählt ein rheinland-pfälzischer Landespolitiker. Aber ich bin ganz froh, dass er sich dagegen entschieden hat. Wenn die Kirche verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen will, muss sie sich öffnen, sagen Opferschutzvereine wie der Deutsche Kinderschutzbund. Regine Schuster vom Landesvorstand Rheinland-Pfalz. Allerdings sind jetzt von Seiten der Kirche keine Bestrebungen deutlich geworden, zum Beispiel sich auch Sach- oder Fachverstand von Institutionen zu holen, die sich mit dem Thema näher oder alltäglich fast beschäftigen. Wir stellen einfach nur fest, dass am Anfang natürlich eine Öffentlichkeit hergestellt wurde, dass eben auch Stellungnahmen verlautbart wurden, aber dass der Prozess, der vielleicht dann auch innerhalb der Kirche stattfinden müsste, noch nicht so richtig begonnen hat. Nachdem die US-Bischofskonferenz ein äußerst strenges Regelwerk verabschiedet hat, stehen die deutschen Bischöfe auf der Herbstvollversammlung jedenfalls unter erheblichem Druck, sich auf ein einheitliches Vorgehen in mutmaßlichen und erwiesenen Missbrauchsfällen zu verständigen. Auch unter dem Druck des Vatikans. Als Mindestforderungen sind im Gespräch, dass Priester bei begründetem Verdacht künftig anzuzeigen und zu beurlauben sind. Doch schon an der Frage, wie verbindlich die neuen nationalen Richtlinien sein sollen, scheiden sich die Geister. Während im Bistum Rottenburg-Stuttgart schon länger an konkreten Regularien gearbeitet wird, sind aus den Bistümern Köln und Münster skeptische Stimmen zu vernehmen. Sich auf detaillierte Verhaltensmaßregeln festzulegen, hält man auch in Trier nicht für hilfreich. Der Personalchef des Bistums bringt die Bedenken auf den Punkt. Regularien in geschriebenen gesetzlichen Formen, dafür sind die Fälle, um die es geht, dann vielleicht doch zu unterschiedlich und zu individuell. Es geht um Prinzipien, die soll man festlegen. Also das Prinzip, dass man solchen Beschuldigungen ernsthaft nachgeht, dass man nichts unter den Teppich kehrt, dass man bei erwiesenen Straftaten auch die Staatsanwaltschaft einbezieht und es zu einem Gerichtsprozess kommen lässt und dass man dafür sorgt, dass Leute mit einer entsprechenden Veranlagung in Zukunft nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen beruflich zu tun haben. Diese Prinzipien genügen meines Erachtens vollkommen. Der Bischofskonferenz scheint da ein schwieriger Spagat zwischen Unverbindlichkeit und Überreglementierung bevorzustehen. Skeptiker befürchten schon einen faulen Kompromiss. Die einmütige Generallinie lautet jedenfalls Opferschutz vor Täterschutz. Wobei dieses Prinzip äußerst konfliktträchtig ist, denn es bedeutet im Einzelfall, einen schwer erziehbaren, der sich als Opfer bezeichnet, genauso ernst zu nehmen wie einen hoch angesehenen Gemeindepfarrer. In der Regel jedoch, so die Psychotherapeutin Petra Margareta Fritz, sind Kinder glaubwürdig. Das Kind schämt sich dafür. Es weiß in der Regel, dass man ihm nicht glaubt. Wenn ein Kind das schafft, was zu sagen, kann man schon in der Regel davon ausgehen, dass da was dran ist. Opferschutz vor Täterschutz. Bislang haben Betroffene andere Erfahrungen gemacht. In der SWR-Dokumentation Tatort Kirche benennt ein anonymer Täter als stärkste Erfahrung, dass die Kirche den Mantel der christlichen Nächstenliebe über seine Taten deckte. Nächstenliebe wurde Bruno X., heute Priester in einem Dorf bei Euskirchen, nicht zuteil, als er mit 10 Jahren einem Pfarrer erzählte, dass er von einem regelmäßigen Kirchgänger missbraucht worden war. Die Einzelheiten, die kann ich heute noch kaum schildern und möchte das auch nicht. Und die Tragik besteht darin, dass ich durch Kirche geprägt dann mich so schuldig gefühlt habe, dass ich das in der Beichte auch geäußert habe. Und der Priester war dann fürchterlich wütend. Und dann habe ich gedacht, oh je, da ist also ein Verbrechen, das du begangen hast, obwohl jener Mann der Täter und ich ganz eindeutig das Opfer war. Bruno X. schreibt in einem Buch darüber, wie Sexualität früher in der Beichtvorbereitung zum Hauptthema gemacht und verteufelt wurde. Kinder ab 8, 9 Jahren wurden bedrängt, sogenannte Unkeuschheit in Gedanken, Worten und Taten zu beichten. Von der Fantasie bis zum Doktorspielchen wurde alles als sündhaft gebrandmarkt. Eine gewaltige Grenzüberschreitung, meint Pfarrer X und bilanziert mit Blick auf sein Buch. Ich habe unendlich viele positive Reaktionen bekommen, vor allem ganz viele Opfer haben mir ihre Geschichte geschrieben oder mich angerufen und ihre Geschichte erzählt, aber Kirche oben ist mit keinem einzigen Wort darauf eingegangen und da sagen mir sehr viele kompetente, besonnene Leute, dass das ein Skandal ist. Immer wieder werden die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche mit deren enger Sexualmoral und dem Zölibat der verordneten priesterlichen Ehelosigkeit in Zusammenhang gebracht. Experten bezweifeln diesen direkten Zusammenhang. Wir hatten in den letzten 10 Jahren auch einen Fall, in dem der Täter ein evangelischer Pfarrer war, erzählt Johannes Heibel von der Opferinitiative. Aber die katholische Kirche tue sich schwerer, weil Sexualität tabuisiert werde. Im Priesterseminar, wenn da jemand ist, der sagt, also Moment mal, ich sehe da gar nicht ein, warum ich keine Freundin haben darf, der junge Mann wird kein Priester. Und einer, der nichts sagt, der vielleicht ganz verschlossen ist, der selbst halt eben eine ungesunde Einstellung zur Sexualität dann hat, aber den Ausbildern einfach durchgeht, der kommt natürlich dann locker leicht in Amt und Würden. Das Zölibat hat zwar direkt nichts damit zu tun, dass man sagen kann, na, nur weil es das Zölibat gibt, gibt es jetzt den sexuellen Missbrauch durch Priester. Aber das Zölibat hat indirekt sehr, sehr viel damit zu tun, weil es halt eben dieses Tabu hochhält und einfach keinen Filter einsetzt. Also es ist einfach weggedrückt. Dass über Sexualität in Priesterseminaren nicht geredet wird, dementiert der Trierer Ausbildungschef Georg Betzing. Die Aufarbeitung der Glaubensbiografie und dazu gehöre auch die Sexualität sei ein wichtiger Faktor. Dem wir insbesondere nachgehen in einem durchlaufenden pastoralpsychologischen Curriculum, in dem es um Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Ich-Stärkung und auch insbesondere um Selbsterfahrung geht. Das heißt also, mit dem in Berührung zu kommen, was mich ausmacht. Und das heißt eben auch den Schattenseiten, das heißt den bislang nicht angeschauten Seiten meiner Persönlichkeit und meiner Entwicklung. Wenn der Vorwurf der Tabuisierung tatsächlich Schweigen meine, dann treffe er nicht zu. Ich vermute aber, dass man unter Tabuisierung oft meint, Kirche passt sich dem Mainstream der Gesellschaft nicht so leicht an. Das wird auch weiterhin so sein. Und das ist auch in Teilen der Einschätzung zur Sexualität so. Sagt Betzing, der in seinem Bistum keinen Nachholbedarf an Offenheit in der Priesterausbildung erkennen kann. Inwieweit Pädophilie durch Prävention zu verhindern und inwiefern sie heilbar ist, das bleibt allerdings auch unter Experten umstritten. In der Psychologie wird diese Störung der Perversität zugerechnet. Bei Perversität ist es so, dass die sexuelle Energie, die in jedem Menschen ist, umgeleitet wird auf ein unübliches Objekt, in dem Fall auf Kinder. Der Unterschied zwischen Perversität und Neurose ist zum Beispiel, dass die Perversen nicht leiden, die Gesellschaft leidet. Also wenn ich meine Perversität ausleben kann, leide ich nicht, ich stehe nicht unterm Druck. Und das ist sehr resistent gegen Therapien. Also Voraussetzung für eine Therapie ist erstmal, dass es einen Leidensdruck gibt. Der müsse bei Pädophilen in der Regel erst erzeugt werden durch eine sogenannte Prämotivation vor der Therapie, so Petra Margareta Fritz. Keinesfalls trage ein Ortswechsel durch Versetzung dazu bei. Im Gegenteil, meint die Kölner Psychotherapeutin. Die Täter reiben sich die Hände und fangen im neuen Umfeld ungehindert von vorn an.